Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, hier ist wieder der Lenny. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, Pflichtsieg, 3 Punkte eingefahren, hinterher dann doch recht souverän, 3-0 gegen Ingolstadt. Die Spieler haben sich hinterher geäußert und vor allen Dingen das Verhältnis zu den Fans gelobt. Da gehen wir ein bisschen näher drauf ein heute. Gerade auch Olaf Rebber hat sich etwas ja auch kritisch gegenüber den Medien gezeigt und war nicht so ganz amused, wie die Woche nach dem Schalke-Spiel abgelaufen ist. Das arbeiten wir entsprechend auf. Und dann blicken wir natürlich auf das ICE-Derby am kommenden Samstag, so kann man es glaube ich bezeichnen, bei der Hertha in Berlin. Und da habe ich einen sehr kompetenten Gast, denn er ist nicht nur langjähriger Reporter gewesen bei der Berliner Zeitung, sondern hat auch 6 Bücher geschrieben über den kommenden Gegner des VfL Hertha BSC. Michael Jahn wird zu Gast sein. Das war wichtig. Ja, ich glaube, es ging ganz vielen Würfelfans so wie mir. Riesenstein vom Herzen gefallen, dass dieser Pflichtsieg, diese Pflichtaufgabe gegen Ingolstadt 3-0 abgeschlossen wurde, in der zweiten Halbzeit durchaus auch souverän. Sogar jemand anders getroffen, außer Mario Gomez mit Yunus Malli. Wow, wow. Das ist ja immer schon mal was. Und natürlich noch ein Eigentor, das uns in die Karten gespielt hat. Weil wenn das da 0-0 in die Pause geht und je länger das Spiel dauert, wissen wir, glaube ich, alle, was uns da gedroht hätte. Vielleicht so ein Spiel wie gegen Freiburg, wo dann der Gegner doch irgendwie nochmal aufkommt, obwohl er eigentlich unterlegen ist. Insofern alles gut ausgegangen, kann man glaube ich sagen. Und noch viel bemerkenswerter ist, wie die Stadt, wie die Fans, wie wir alle zusammenrücken, zusammen auch mit der Mannschaft, Riesenempfang gewesen vor dem Spiel am Marathontor mit Gesängen und so weiter und so fort. Die Mannschaft ist ausgestiegen, ist rausgekommen sozusagen aus dem Marathontor nochmal, wer es nicht gesehen hat, wer die Bilder nicht gesehen hat, und hat dann nochmal sich die Motivation abgeholt, man hat so den Schulterschluss gemerkt und so weiter. Das sind alles gute Indizien, die Flaggenaktion, die da stattgefunden hat unter der Woche. Man hat gemerkt, langsam ja, baut sich eine ja, immer engere Gemeinschaft auf, und das ist ganz, ganz wichtig, um die letzten paar Spiele tatsächlich noch so rumzubringen, dass wir erfolgreich sind und die Klasse halten. Der Capo hat ja vorm Spiel auch nochmal eine emotionale Ansprache gehalten, nochmal das Wir betont, ganz, ganz wichtig. Gerade auch der Punkt, es gibt wohl einige in Deutschland, die uns den Abstieg wünschen. Das ist durchaus in den Zeitungen aufgegriffen worden, bis hin in die Süddeutsche Zeitung, wie ich gelesen habe. Sehr, sehr bemerkenswert, so Wolfsburger Trotz war da zu lesen, von wegen, man will sich da nicht unterkriegen lassen als kleines, ja, als kleines Dörfchen an der Aller, fast schon Asterix-Symptomatik oder Symbolik, die da ein bisschen rauskommt. Aber ich denke, wir sollten uns da auch nicht verstecken, sondern selbstbewusst auftreten und versuchen, alles nochmal in die Waagschale zu werfen, was wir haben. Und das Besondere ist, das fand ich ganz, ganz interessant, auch nach dem Spiel, als ich in der Mixzone wieder unterwegs war, dass das bei der Mannschaft ja nicht nur sehr gut ankommt, sondern fast flehentlich gewünscht wird, das, was wir da alle tun. Und das hat man zum Beispiel auch gehört bei dem, was Robin Knoche nach dem Spiel gesagt hat. Wenn die Fans so hinter einem stehen, ich denke, im Spielertunnel vor dem Spiel, ich denke, das war eine gute Idee von den Fans, einfach um noch enger zusammenzurücken. Und ich denke, natürlich nimmt das jeder Spieler wahr und jeder wusste um die Bedeutung der Partie. Und dennoch muss man versuchen, vom Kopf her, denke ich, locker zu bleiben. Und klar, in der Basis ist das Schwerste, aber die Zuschauer haben uns super geholfen, denke ich, heute. Und klar, wenn man natürlich dann in Führung geht, dann spielt es sich auch irgendwann leicht an. Gerade nach dem 2-0, denke ich, hat man gesehen, ja, dass wir den Ball auch ganz gut laufen lassen können. Aber nicht nur Robin Knoche hat das betont, dieses Zusammenrücken, dieses Gemeinschaftsgefühl, und dass das bei der Mannschaft ankommt. Da haben wir ja im Wölferadio und auch ja im Wolfsblock des Öfteren schon mal drüber diskutiert, ob das überhaupt einen Einfluss hat. Klar, kann man jetzt unterstellen, ach, die reden jetzt nur schlau daher, weil sich's gut anhört und weil sich's ja so auch gehört, in Anführungsstrichen, wenn die Fans schon so eine Aktion machen. Ich glaube das aber nicht, weil ich konnte ja den Spielern sehr, sehr dicht auch in die Augen gucken, und das ist kein bloßes Gelaber, so nach dem Motto, was man jetzt irgendwie bedienen muss, um alle an Bord zu holen und oder entsprechende Klischees auch letztendlich zu bedienen, sondern das ist ernst gemeint. Die warten da drauf, die hoffen da drauf, dass das passiert. Und genau deswegen hat auch Mario Gomez sich nochmal in die Richtung geäußert, gerade was so dieses Zusammenrücken angeht. Wolfsburg wird immer so dargestellt, wenn wir keine Fans haben. Wir haben vielleicht weniger wie andere, weil Wolfsburg auch nicht so groß ist, aber wir haben die wir haben, die sind sehr gut. Die haben die ganze Woche unheimlich gute Arbeit gemacht, uns gepusht, waren extrem positiv Gegensatz zu vielen Medien, die haben uns einfach den Rücken aufrecht gehalten, dass sie uns komplett unterstützen werden. Und das hat man, glaube ich, gespürt. Sie haben gesagt, nee, das war jetzt ein Spiel, das wissen wir und ihr habt es davor gut gemacht. Wir vertrauen in euch. Es ist einiges viel besser die letzten Wochen gewesen und wir werden euch am Samstag wieder Vollgas unterstützen. Und das haben sie gemacht und deswegen großen Dank an die Fans. Und das finde ich halt auch hervorragend und sehr, sehr interessant, dass das auch so ankommt, dass wenn die Fans einzahlen sozusagen. Das, was ja die ganze Saison auch schon gemacht wird. Ich meine, muss man mal ganz ehrlich sagen, die einzigen, die vernünftige Form gezeigt haben über die Saison, das waren eigentlich die Fans, sich auch nicht zu Schulden kommen haben lassen, ehrlich gesagt, und trotzdem immer noch mal dran gezogen und auch wenn die Leistungen beschissen waren, trotzdem noch mal unterstützt und supportet. Klar, das geht immer besser und da kann man auch, Stichwort Stimmung, hatten wir ja hier neulich auch das Thema im Wölferadio, da kann sicherlich noch mehr gehen und da sollte auch noch mehr gehen, gar keine Frage. Auch die Beteiligung Auswärtsfahrten wurde ja auch vom Kapo aufgerufen, noch mal mitzufahren nach Berlin, nach Frankfurt etc. und da entsprechend auch zu unterstützen. Ja, das sind alles Punkte, die kann man anführen und da muss man auch sozusagen noch ein bisschen das Potenzial rauskitzeln, aber unterm Strich, und das ist das Schöne, hat man doch das Gefühl, und das ist auch das Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin aus dem Ingolstadt-Spiel, dass da alle irgendwie an einem Strang ziehen und ja, so eine, ja, es war so zu lesen von der berühmten Wagenburg-Mentalität. Und da ist mir auch ganz interessant was aufgefallen in der Mixzone, denn der Kollege Olaf Rebbe kam dann ja an und hat auch noch ein Interview gegeben und das war so ein bisschen, naja, er wirkte so ein bisschen angefressen auf mich, hatte ich so den Eindruck, so auch gegenüber Medien, die da sich sehr kritisch geäußert hatten, die da dann entsprechend rumstanden, also er wollte da auch ja Flagge zeigen und auch Stärke demonstrieren, hatte ich so den Eindruck, war so ein bisschen auch so, was ich so als trotzig auch so empfunden habe und gesagt, so jetzt, ne, ist nicht immer alles schlecht und bitte nicht immer alles schlecht reden und so weiter und so fort. Das war ganz interessant auch zu sehen und den O-Ton dazu, den spiele ich euch auch gerne mal vor. Menschen, die den VfL lieben und die Stadt Wolfsburg lieben und die das hier mitverfolgen, die kriegen das schon mit, dass hier eine Wagenwolke stattfindet, dass alle sich committen, dass hier 20.000 Autos mit Fahnen rumfahren, dass hier die Mannschaft schon seit mehreren Spielen empfangen wird, um ihr Mut zu machen. Das nimmt die Mannschaft auch wahr und wir sind im sehr engen Dialog mit Partnern, mit Fans, mit allen Menschen, die zum VfL stehen. Und ich glaube, das zahlt sich dann am Ende aus und die Fans begleiten uns hervorragend auch auswärts. Was ich da gerne noch weiter mit vermitteln möchte, ist, während des ganzen Gesprächs hat man so, ja, so einen Blitzen in den Augen gesehen. Jetzt ist Olaf Rebbe meistens recht kontrolliert, wenn er auch mit der Presse spricht und bei den entsprechenden Auftritten, also eher so kopfmäßig gesteuert. Man hat aber gesehen, dass so ein bisschen in ihm brodelt, dass der brennt momentan bei dieser Aufgabe, dass er ganz, ganz viel auch, ja, diese Wagenburg-Mentalität auch selber vorleben möchte, hat man jedenfalls so den Eindruck. Und das fand ich auch ganz interessant, so ein bisschen kampfeslustig wirkte das Ganze auch auf mich, so nach dem Motto, guckt mal her, wir sind der VfL und wir lassen uns jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen. Das merkte man so ein bisschen auch an der Wortwahl gerade in dem O-Ton, nämlich so in Richtung, wer den VfL liebt und wer es mit dem VfL hält und wer zum VfL steht und die Partner und die Fans, die uns unterstützen. Also da ist man schon auch vom Wording her sehr darauf bedacht, logischerweise auch darauf bedacht. Ist gut, dass es so ist. Würde mich ganz, ganz negativ überraschen, wenn es nicht so wäre. Aber man ist da sehr darauf bedacht, die entsprechenden, ja, auch Mechanismen zu bedienen, um diesen Zusammenhalt, diese Wagenburg-Mentalität weiter zu fördern. Und ich finde, das gelingt ganz gut, beziehungsweise hat es gegen Ingolstadt schon sehr, sehr gut geklappt. Klar, Spiele wie Freiburg oder Schalke, das sind natürlich dann Negativausreißer. Freiburg hat es jetzt auch nichts gebracht, dass man, zumindest punktemäßig nicht, dass man die Mannschaft da in Empfang genommen hat. Aber unterm Strich, und das glaube ich auch, da bin ich absolut bei Olaf Rebbe, wird es sich auszahlen, ist ja nichts anderes, als was ich die gesamte Saison predige, dass wir da, und das tun zum Glück sehr, sehr viele Fans, wie man es auch wieder gesehen hat, da über ihren Schatten springen, auch wenn die Saison grottig ist und wir nach wie vor, wurde auch in der Ansprache des Kapus ja thematisiert, unzufrieden sein dürfen letztendlich, aber es nach der Saison noch genug Zeit gibt, um darüber zu diskutieren und immer auch zu meckern. Jetzt gilt es erstmal tatsächlich auch das Schlimmste zu verhindern. Und seinen Teil dazu beigetragen hat unter anderem ja auch Yunus Malli, fand ich ganz interessant, natürlich, weil er auch sehr in der Kritik stand die letzten Wochen, hat mich auch gefreut, habe ich auch im Wolfsgeheul geschrieben, dass er da die Butze gemacht hat und ja, vielleicht ist das dann tatsächlich der berühmte Knotenplatzer gewesen, dass er dann tatsächlich auch mal zu der Form findet, die er in Mainz hatte und ja, ich hoffe jedenfalls, dass es die Initialzündung bei ihm gegeben hat. Natürlich habe ich auch einen großen Anspruch an mir selbst und ich wusste, dass der Knoten dann auch irgendwann platzt, wenn man weiter Gas gibt. Das habe ich gemacht im Training und hatte auch gute Gespräche mit dem Trainer und heute war es dann soweit, dass ich mein Tor mache. Und als Offensivspieler wirst du halt daran gemessen, ob du vorne deine Aktion machst, ob du dem Spielverlauf helfen kannst, ob du Tore machst, Torchancen vorbereitest und da reicht es dann halt nicht aus, wenn du viel läufst, in der Defensive aushilfst und es ist halt so im Fußball und heute war es dann soweit, dass ich das 2-0 mache, der Mannschaft damit helfe und das heißt es weitermachen und Gas geben. Ich mag den Yunus ja irgendwie, wenn der so vor dir steht, ist er jetzt auch nicht der Größte, aber guckt dann immer noch so traurig, so möchte man auch mal ein bisschen knuddeln und so. Und dem hat man das richtig gegönnt, weil er dann auch jetzt nicht in megamäßige Euphorie verfallen ist, wie es so schön heißt. Und glaube ich auch, das kam so ein bisschen raus, auch selbstkritisch damit sich umgehen und versucht noch ein bisschen mehr auch rauszuholen, was ja auch bitter nötig ist, weil wenn man einen Spieler mit solchen Anlagen hat und auch so viel Geld ausgibt bei einer Verpflichtung, dann erwartet man sich ja natürlich auch etwas, dass da auch was zurückkommt. Und das hoffen wir natürlich jetzt auch. Unter der Woche gab es ja auch entsprechende positive Nachrichten. Das hat ja fast nicht abgerissen beim VfL. Nicht nur die 3 Punkte sind da geblieben in Wolfsburg. Man hat jetzt sozusagen einen direkten Konkurrenten auf Distanz gehalten. Jetzt wartet ein schweres Auswärtsspiel. Aber immerhin sind einige Verletzte offensichtlich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ricardo Rodriguez, den ich lustigerweise noch in der Nordkurve oder oben getroffen habe, am Bierstand, hätte ich jetzt fast gesagt, kam er mir noch entgegen, als er in der Nordkurve mitgestanden hat. Und da habe ich ihn gefragt, und bist du mitgesprungen in der Nordkurve? Er sagt, Verletzung noch nicht. Da habe ich gedacht, das dauert noch so ein bisschen, bis er wieder irgendwie fit ist. Aber offensichtlich war er schon so weit, dass er jetzt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Für Berlin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen knapp werden. Vielleicht reicht es dann beim Heimspiel gegen Bayern. Aber auch die anderen, PG, Ntep, ist wieder dabei. Jannis Horn, der ja eine Schleimbeutelentzündung hatte, kurzfristig passen musste. Das scheint auch eine gute Variante zu sein, dass er auch wieder zurückkehrt und nochmal eine Alternative darstellt. Bei Asaoui und Osimhen muss man, glaube ich, ein bisschen abwarten. Es wäre ein bisschen perspektivisch. Als Jugendspieler wird uns wahrscheinlich in dieser Saison gar nicht mehr helfen. Auch was mit Asche ist, wissen wir auch noch nicht so richtig, ob er überhaupt noch ein Spiel macht. Wäre ja sehr, sehr schade, wenn das alles sozusagen für die Katz war, die ganze Verpflichtung und der ganze Trubel und die Freude darüber, dass sozusagen ein Fan-Idol wieder da ist. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie da letztendlich auch der Heilungsprozess richtig verläuft und ob die Spieler dann nochmal eine Alternative darstellen können. Überzeugt hat ja auf der linken Seite, da wo Jannis Horn theoretisch ja zum Einsatz kommen könnte, auch Yannick Gerhardt. Er ist ja sogar zum Spieler of the Match, Man of the Match gewählt worden. Mit seinen 2 Torvorlagen, eine ja zum Eigentor, die andere dann zum Tor von Mario Gomez. Das sind schöne Neuigkeiten, weil Yannick Gerhardt ja auch ein bisschen hinten dran war, was so die eigene Leistung anging und auch unter Jonker noch nicht so richtig zum Zuge kam in der Vergangenheit. Und es ist ganz interessant, jetzt ist ja sozusagen ein kleiner Konkurrenzkampf ausgerufen auf der linken Seite. Jannis Horn drängt wieder ins Team, hat er vorher gespielt. Dann Yannick Gerhardt hat jetzt 2 Vorlagen gegeben zu Toren, auch eine überzeugende Partie gemacht. Und wie es aber um den Mannschaftsgeist, den wir ja auch schon häufiger diskutiert haben, auch im Wölferadio und überhaupt die ganze Saison, wie es um den bestellt ist, diesen Mannschaftsgeist. Eine ganz interessante Antwort, die Yannick Gerhardt da gegeben hat. Interessantes Statement. Und das spiele ich euch auch gerne mal vor, als er gefragt wurde, wie es denn jetzt sozusagen mit dem Konkurrenzkampf mit Yannis Horn aussieht. Ich möchte eigentlich uns gar nicht so vergleichen, weil wir uns auch außerhalb des Platzes sehr gut verstehen. Ich denke, wir können auch zusammen auf dem Platz stehen. Das hat man auch schon in einigen Spielen gesehen in der Saison. Und er ist ein sehr junger Spieler, der großes Potenzial hat. Ja, das ist ganz lustig. Yannick Gerhardt ist ja selber, glaube ich, nur 3 Jahre älter als Yannis Horn. Kam so ein bisschen so altväterlich rüber an der Stelle, war irgendwie niedlich. Aber das zeigt ungefähr, klar, da waren auch so ein bisschen die Glücksgefühle nach dem Sieg gegen Ingolstadt und nach der guten eigenen Leistung dabei. Aber man hat da jetzt nicht irgendwie was gespürt in die Richtung, dass da irgendwas in der Mannschaft nicht funktionieren würde und so weiter, was ja auch ganz interessant ist. Also das merkt man gerade, wenn es dann so um die Positionskämpfe geht und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, dass da jetzt großer Groll herrscht oder so. Vorher ging Yannis Horn selber nochmal durch, hat so ein bisschen was über seine Verletzung erzählt, dann in der Mixzone, dass das eigentlich alles so weit im Rahmen ist und dass er bald wieder zur Verfügung steht. Aber man hat da jetzt nicht irgendwelche Dissonanzen oder was in die Richtung gespürt. Und offensichtlich ist es so, man muss ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein, und das finde ich aber auch ganz gut, ist, dass Jonker, Andres Jonker, auch mit den Leuten spricht, die so ein bisschen hinten dran sind und versucht sie da wieder ranzuführen und so zu pushen. Das finde ich halt gut und dass dann halt diese Spieler halt auch das Gefühl haben, sie sind wichtig und gehören dazu, wie eben Yannick Gerhardt, der hat das folgendermaßen dann auch bestätigt. Wenn man als Mannschaft nicht so viele Punkte holt, dann ist man als Spieler immer hinterfragt und der Trainer hat dann am Anfang so entschieden. Auch ich hatte auch ein bisschen Pech mit den Adduktorenproblemen nach dem Leipzig-Spiel, aber so ist das im Fußballgeschäft. Janis hat seine Aufgabe sehr gut gemacht und da muss man sich erstmal hinten anstellen, weil erstmal nur die Mannschaft im Vordergrund steht. Und ich habe trotzdem weiterhin Gas gegeben im Training. Das hat der Trainer mir auch gesagt, dass er dann immer mich im Auge hat und heute durfte ich wieder ran und bin froh, dass es mir so geglückt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viel Alternative hat man ja sowieso nicht, aber ich bin durchaus positiv gestimmt und muss es auch nochmal sagen, optimistisch, dass wir das packen. Und auch wenn die nächste Aufgabe bei Hertha BSC, da werden wir ja gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, auch wenn die schwer wird, ich habe so das Gefühl gehabt, auch so nach dem Spiel gegen Ingolstadt, die Mannschaft war ungeheuer erleichtert. Und jetzt ist es ja die Aufgabe, tatsächlich auch vom Trainerteam und von der Mannschaft selber, zu sagen, ja okay, wir haben jetzt 3-0 gegen Ingolstadt gewonnen, so weit, so gut, aber erreicht haben wir noch gar nichts. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, in Berlin irgendwie nachzulegen, auch wenn die Hertha relativ heimstark ist. Aber das nutzt alles nichts, denn die nächsten beiden Spiele, Hertha und Bayern, die haben es sozusagen auch nochmal in sich und wenn du da ohne Punkte rausgehst und unten weiter so verrückt gespielt wird, dann stehst du ganz schnell da, wo du nicht stehen willst. Insofern weitermachen, liebe Wölfe, sonst rutschen wir wieder da rein, wo wir nicht hinwollen. Aber ich glaube, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, so dieses positive Gefühl, dass tatsächlich jetzt alle auch dieses Positiverlebnis gegen den direkten Konkurrenten mitnehmen, um dann auch den Rest der Saison erfolgreich zu gestalten. Kurzpassspiel. Ja, für Schlagzeilen hat ja im Nordderby einer meiner Lieblingsspieler gesorgt, Pierre-Michel Lasogga. Der hat ja bei eigenem Rückstand sozusagen noch den Bremern mitgeholfen, auf Zeit zu spielen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, wie mitgeholfen, Zeit zu spielen, wenn man im Rückstand ist. Ja, das ist so, liebe Freunde des Fußballs, wenn man Pierre-Michel Lasogga heißt. Und die Top 10 der Punkte, die man nur bringt, wenn man PMG, Pierre-Michel Lasogga heißt, die habe ich jetzt für euch. Auf Platz 10, soweit bekannt, nur Pierre-Michel Lasogga spielt bei Rückstand auf Zeit. Platz 9, nur Pierre-Michel Lasogga nimmt Viagra nach dem Sex. Platz 8, nur Pierre-Michel Lasogga wird glücklich beim HSV. Platz 7, nur Pierre-Michel Lasogga würde wahrscheinlich Nacktfotos mit der eigenen Mutter machen. Platz 6, nur Pierre-Michel Lasogga schießt als Stürmer nicht aufs Tor. Platz 5, nur Pierre-Michel Lasogga heißt Pierre-Michel Lasogga. Platz 4, nur Pierre-Michel Lasogga hat bei Wikipedia als Promi keinen Eintrag zur Schulbildung. Platz 3, nur Pierre-Michel Lasogga hat Mario Basler als Idol. Auf Platz 2, nur Pierre-Michel Lasogga mäht auf dem Trainingsgelände den Kunstrasen. Und auf Platz 1 der Dinge, die man nur macht, wenn man Pierre-Michel Lasogga heißt, kommt jetzt. Nur Pierre-Michel Lasogga bestellt bei der Einfahrt ins Parkhaus ein Happy Meal. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Wo wir gerade beim Thema Scheiße sind, der FC Bayern ist ausgeschieden in der Champions League. Ja, das geht mir so nah, vor allen Dingen die Art und Weise. Da hat man doch schon so viel Nachspielzeit gehabt und trotzdem nicht gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Und das Leiden des FC Bayern, da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich so inspiriert, dass ich mir heute Nacht spontan ein neues Lied ausgedacht habe. Ihr wart doch so gut und für Wolfuß so geil. Doch dann kam der Ronaldo und stand 8-mal abseits. Dieser blöde Kasei und der Kalle RB. Wieder beschissen hoch 10. Oh, Bayern beschissen hoch 10. Bayern beschissen hoch 10. obwohl der Arjen schön flieht und Vidal vom Punkt vergib, wieder nichts mit Champions League, was nur an den anderen liegt, Bayern beschissen hoch 10, Bayern beschissen hoch 10. Kombinationsspiel. Und das spiele ich heute sehr gerne mit einem echten Experten für den kommenden Gegner. Er ist nicht nur langjähriger Reporter gewesen bei der Berliner Zeitung, sondern hat auch 6 Bücher über den kommenden Gegner des VfL geschrieben, nämlich Hertha BSC. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Michael Jahn. Hallo, Herr Jahn. Hallo nach Wolfsburg, hallo. Die Hertha hat ja eine schmerzhafte Auswärtsniederlage zu verzeichnen gehabt vergangene Woche in Mainz. Hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden, wenn man dort gewonnen hätte, jetzt rein aus Wolfsburger Sicht. Aber bemerkenswert wäre auch, wie Paul Dardai nach dem Spiel reagiert hat. Ist da ja sozusagen verbal auch auf einen Sky-Kommentator bzw. Reporter losgegangen und hat sich da ein bisschen beschwert. Das wirkte so alles ein bisschen dünnhäutig. Wie ist es denn generell um das Nervenkostüm bei der Hertha momentan bestellt? Ja, das stimmt natürlich, Paul Dardai ist ja eigentlich sehr medienerfahren und hat auch mal einen Schatz auf den Lippen den Journalisten gegenüber, aber da war er doch ein wenig dünnhäutig nach dem 0:1 in Mainz, weil er, was er ja auch dann zugegeben hat, nun als Trainer beteiligt war an einem Negativrekord der Hertha. Das war das 8. Auswärtsspiel in Serie, das verloren wurde. Das ist ein neuer Rekord und Dardai hat in der Pressekonferenz in Mainz noch ein bisschen sarkastisch gesagt, er ist jetzt dreifacher Rekordhalter. Einmal hat er die meisten Bundesligaspiele für Hertha, das war nämlich 286, die meisten Punkte für Hertha geholt als Profi und nun ist er der Trainer der Mannschaft, die die meisten Auswärtsniederlagen in Serie erlitten hat. Und da war er nach dem Spiel doch etwas dünnhäutig, hat ein bisschen gepatzt oder patzig geantwortet auf eine Frage des Sky-Reporters. Also man ist ein bisschen nervös nach dieser Leidenserie auswärts. Da komme ich natürlich gleich gesondert nochmal drauf, aber vorher würde ich gerne wissen, ist so eine Dünnhäutigkeit oder das, was da nach Mainz abgelaufen ist, ganz davon abgesehen, dass man nicht gerne 1-0 verliert, aber vielleicht ist das so auch Ausdruck dessen, dass man ja so viel Druck verspürt, nächstes Jahr vielleicht doch international spielen zu müssen? Also man macht sich eigentlich nicht diesen ganz großen Druck, ja. Natürlich nach der ganz starken Hinrunde, die ja mit dem 3. Platz endete, hinter Bayern und RB Leipzig, ganz überraschend, 30 Punkte geholt, das war ja sensationell für Hertha-Verhältnisse, hat man sich ja dann in der Winterpause artikuliert als neues Saisonziel 6. Platz, also internationales Geschäft. Und daran wird man natürlich jetzt gemessen. Und wenn man das jetzt wieder verspielt, wie in der letzten Saison, als man dann in die Qualifikation zur Europa League musste und dort scheiterte gegen Brøndby Kopenhagen, wäre das natürlich eine Enttäuschung. Trotz einer insgesamt guten Saison wäre es eine Enttäuschung, vor allem natürlich auch für die vielen Fans, ganz klar. Dann kommen wir doch mal zu dieser angesprochenen Auswärtsschwäche. Wenn man die Auswärtstabelle hernimmt, dann ist da Hertha BSC nur auf Platz 16, also quasi im Relegationsrang, auf Platz 5, aber in der Heimtabelle. Wie ist denn bitte so ein Unterschied zu erklären? Das kann keiner erklären, ich auch nicht, der Trainer auch nicht, der Manager nicht. Ja, das ist eine unglaubliche Diskrepanz, die eigentlich noch nie so stark aufgetreten ist. Ja. Zu Hause tritt man selbstbewusst an, mit dem Publikum im Rücken. Es gab Riesenspiele, zum Beispiel das 1:1 gegen Bayern München, als man ja bis zur 96. Minute 1:0 geführt hat und dann dieses unglückliche Tor noch gefangen hat mit der letzten Szene. Oder ein 2:1 Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Das war richtig sehr guter Fußball, attraktiver Fußball, kämpferisch hervorragend. Und auswärts verlässt die Mannschaft jetzt in der letzten Zeit immer der Mut. Man spielt Larifari, man kommt nicht ins Spiel hinein. Also es ist eigentlich unerklärlich. Paul Dardai sagt jedes Mal in der Pressekonferenz während der Woche vor dem Spiel, er sei optimistisch, die Mannschaft habe sehr, sehr gut trainiert. Ja. Er ist optimistisch, dass jetzt der Bock wieder umgestoßen wird. Und kaum kommt die Mannschaft aufs Spielfeld in einem fremden Stadion, ist irgendwie so eine Lethargie vorhanden. Man ist nicht richtig da. Man fängt viele Gegentore gleich in der Anfangsphase. Es ist eigentlich nicht zu erklären. Und da kann man auch nicht die verletzten Misere anführen, die ja viele Mannschaften auch betrifft. Ich gebe noch mal eine andere Erklärung mit rein, die nicht ganz uninteressant ist. Nämlich in der Rückrunde wird traditionell abgebaut bei der Hertha. In der Hinrunde Platz 5, in der Rückrunde Platz 14. Das kann ja auch alles nicht im Sinne des Erfinders sein. Nee, und das zieht sich durch viele, viele Hertha-Mannschaften der vergangenen Jahre. Oder man kann noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Ja? Das ist irgendwie ein Phänomen. Der Verein, die Mannschaft fängt gut an, hat eine glänzende Hinrunde oft. Das war auch schon vor 2 Jahren so unter Pal Dardai. Und baut dann permanent ab. Man wollte das eigentlich absolut verhindern, wurde in der Winterpause gesagt. Und mit an einigen Stellschrauben drehen, wie das immer so schön heißt. Aber es ist nicht aufgegangen bisher. Also es ist auch wieder so ein Phänomen, das kann nicht an der Kondition liegen. Die Mannschaft ist körperlich gut drauf, die ist gut vorbereitet. Irgendwie, glaube ich, liegt das im mentalen Bereich, wie man so schön sagt. Was immer so schwer zu erklären ist natürlich. Wenn wir jetzt mal auf den Platz gucken, was läuft denn da besonders gut, beziehungsweise was läuft auch gar nicht bei der Hertha, wenn man das mal so erklären kann? Also die Mannschaft lebt ja eigentlich, sage ich mal, von ihrem Teamgeist, von ihrer Kollektivität. Man hat ja wenig herausragende Individualisten, ich sage mal, abgesehen vielleicht von Salomon Kalou, der aber auch eine sehr, sehr unterschiedliche Saison spielt. Also er hat einige große Auftritte, im nächsten Spiel taucht er wieder völlig unter. Vedat Ibisevic ist noch so ein starker Individualist, der auch eine sehr gute Hinrunde gespielt hat, viele Tore gemacht hat, jetzt auch ein bisschen Ladehemmung hat. Und vielleicht noch ein Mitchell Weiser, der leider lange, lange verletzt war und ist und auch am Sonntag gegen Wolfsburg nicht spielen kann. Das sind so herausragende Individualisten in dieser Mannschaft, aber sie lebt eigentlich von ihrer Kollektivität, von ihrer Geschlossenheit. Und in der Hinrunde war sie auch defensiv sehr stabil, was sie aber jetzt in der Rückrunde auch verloren hat. Also die Mannschaft steht im Aussatz oft zu weit weg vom Gegner, kommt nicht ins Spiel hinein und ist relativ lethargisch. Man muss sagen, also manche Auftritte auswärts waren wirklich sehr, sehr mutlos und enttäuschend. Hinzu kommen dann noch so ein paar Schlagzeilen im Umfeld, möchte ich mal sagen. Stichwort Stadionneubau. Da gab es ja auch jetzt irgendwelche Entscheidungen zum Thema auf dem Olympiagelände noch ein neues Stadion errichten. Da gab es dann politische Gremien, die da getagt haben. Das sei dann jetzt irgendwie vom Tisch. So ganz bin ich da nicht im Thema. Wie ist da der Stand und belastet das auch letztendlich die Hertha? Das ist natürlich ein großes Thema im Verein und unter den Anhängern, unter den Vereinsmitgliedern und auch natürlich in der Stadt Berlin. Das Thema ist natürlich nicht vom Tisch, überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz groß auf dem Tablett, möchte ich mal sagen. Erst vor kurzem, das war Ende März, sind die ersten Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt worden von Hertha in einem großen Werbefilm, wo ein Architektenbüro, Albert Speer und Partner aus Hamburg, die damit beauftragt waren, über 50 Standorte für ein neues, reines Fußballstadion gesucht haben, in Berlin und im Speckgürtel von Berlin, also auch in Brandenburg. Übrig blieben dann 12 und dann wurde nochmal ausgeliebt auf 2 Standorte. Einmal auf dem Olympiagelände, also nicht weit in Rufweite, sage ich mal, vom Olympiastadion entfernt, wo die jetzigen Trainingsplätze von Hertha sind. Das wäre der günstigste Platz aus Sicht aller. Und eine Alternative, die natürlich den Fans überhaupt nicht gefällt, wäre der sogenannte Brandenburgpark in Ludwigsfelde, also 19 Kilometer südlich von der Stadtgrenze Berlins. Und Hertha hat sich eigentlich festgelegt, man will 2025, solange läuft der Mietvertrag im Olympiastadion, unbedingt ein eigenes, reines Fußballstadion ohne Laufbahn haben. Es soll steil sein, das ist das Motto, es soll laut sein. Und so weiter und so fort. Ja, das ist ein ganz großes Thema, was vielleicht auch ein bisschen abgelenkt hat von sportlichen Problemen, möglicherweise. Jetzt klopft ja quasi mit Union Berlin der nächste Hauptstadtclub ans Tor zum Oberhaus sozusagen. Was würde denn ein Aufstieg von Union Berlin für die Hertha bedeuten? Ist das Konkurrenz oder Bereicherung? Ich würde es als absolute Bereicherung sehen und so sieht es auch die Hertha-Führung, die sich dazu auch schon geäußert haben, Michael Preetz oder auch Präsident Gegenbaum. Man hat eigentlich zu Union ein recht ordentliches, vernünftiges Verhältnis aufgebaut insgesamt. Und Union, wenn Union aufsteigen würde, es sah ja in den letzten Wochen recht gut aus, derzeit ist immer noch auf Rang 3 Relegationsplatz. Man könnte auch gegen Wolfsburg in die Relegation kommen, möchte ich mal einwerfen, etwas ketzerisch, der erste FC Union. Wäre es für Berlin schon ein Aufschwung. Also Union ist ein, ich möchte mal sagen, das ist jetzt nicht gering geschätzt gesagt, ein Kiezclub in Köpenick mit immer 20.000 Zuschauern. Das Stadion soll, alte Försterei soll auch ausgebaut werden. Die Pläne werden auch bald vorgestellt. Also, und Berlin würde sich natürlich sehr, sehr wieder auf ein Derby freuen. Hertha gegen Union, das gab es ja bisher nur in der zweiten Liga, als Hertha abgestiegen war. Und was immer für ausverkaufte Häuser gesorgt hat. Hinterhalb ist das da im Olympiastadion. Das war wochenlang Thema in der Stadt und das würde dem Fußball in Berlin gut tun. Ausverkauft wird die Partie Hertha gegen Wolfsburg am Samstag ja voraussichtlich nicht sein. Aber vor dem Hintergrund der Heimstärke der Hertha in dieser Saison, mit was für Erwartungen gehen Sie denn dann in das Spiel am Samstag? Also ich denke mal, nochmal auf die Zuschauer zurückzukommen, ich rechne am Sonntag vielleicht so mit 45.000 Zuschauern. Ich weiß nicht, wie viel Wolfsburger Anhänger mit hier rüberkommen, ist ja nicht so weit. Ich denke so 45.000 und Hertha, das ist auch schon ein bisschen ironisch gesagt, freut sich jedes Mal. Wir haben ja endlich wieder ein Heimspiel, weil man dann damit rechnet, dass man 3 Punkte holen wird oder kann. Ich denke, es wird doch ein sehr ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel werden. Und Hertha braucht die Punkte, um Platz 5 oder spätestens Platz 6 dann zu verteidigen, um international spielen zu können. Wolfsburg braucht dringend 3 Punkte, ist auch klar. Und ich habe mir auch mal das Restprogramm von Wolfsburg angeschaut, das ist ja auch nicht so ganz ohne. Nach Bayern, nach Gladbach, also Wolfsburg müsste schon hier einiges tun, um auch 1 oder vielleicht sogar 3 Punkte aus Berlin mitzunehmen. Da Sie sich das Restprogramm schon so genau angeschaut haben, natürlich die Frage, steigt der VfL am Ende der Saison ab? Nein, das glaube ich nicht. Nee. Also Darmstadt ist weg, auch wenn sie jetzt gegen Schalke überraschend gewonnen haben. Ich habe ein bisschen Ingolstadt bewundert, wie sie unter Trainer Walpurgis sich doch gesteigert haben und vielleicht noch um den Relegationsplatz kämpfen. Aber ich denke, das wird zwischen Ingolstadt und Augsburg, dass die letzten 3 Plätze dann noch ausgespielt. Mainz, denke ich, wird sich auch retten. Der HSV ist ganz schwer einzuschätzen, kann auch noch mal tiefer reinrutschen. Aber Wolfsburg steigt nach meiner Meinung nicht ab, nein. Wie geht's denn dann aus am Samstag? Haben Sie einen Tipp für mich? Ich habe mich schon mal festgelegt, in meiner Kolumne war 2-1 für Hertha. Ja, das würde die Situation in Wolfsburg wieder ordentlich verschärfen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Also ich denke, es wird ein sehr enges Spiel werden. Das sagt Michael Jahn, langjähriger Reporter bei der Berliner Zeitung und Autor von 6 Büchern über den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg, Hertha BSC Berlin. Ich danke Ihnen recht schön für das Gespräch. Ebenfalls, Dankeschön. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Eigentlich habe ich den ja schon im Wolfsgeheul gemacht, aufgrund der Aktion des Stadionsturms, den die Ultras da von Eintracht Braunschweig irgendwie versucht hatten. Aber hier gibt es natürlich immer wieder frische Ware und deswegen folgenden Witz für euch. Heute dafür dann auch ein ganz kurzer. Warum hängt bei Eintracht Braunschweig-Fans immer der Buchstabe A über dem Bett? Ja, ganz klar, damit sie beim Sex den Text nicht vergessen. Fan-Infos. Und da ist ein Termin am 27.04. um 18 Uhr, nämlich der Stammtisch, der 4. offizielle Stammtisch der Fanclubs. Die Fanclubs 11+ und die Helinger Tennenwölfe laden ein in den Clubraum der Tennenwölfe, Webergasse 3 in Helingen. Da werden dann spannende Themen diskutiert, Sambazug, Frankfurt, aber auch Stimmung im Stadion hatten wir ja auch schon als Thema. Und wenn von jedem Fanclub jemand kommt zu der Veranstaltung mindestens, dann würde man sich sehr, sehr freuen. Also merkt euch das vor, 27. April. Dann gibt es die Möglichkeit, unter anderem auf der Facebook-Seite des VfL Wolfsburg Fragen zu stellen an Ricardo Rodriguez. Wenn er öfter mal Spieler Fragen gestellt, die dann auch im Heimspielmagazin unter Wölfen veröffentlicht werden, also Fanfragen, die dann was wissen möchten von den entsprechenden Spielern. Und ja, der Hashtag FragRitchie ist da sozusagen der Schlüssel und dann die Frage formulieren und dann vielleicht Glück haben, dass Ricardo sie auch beantwortet. Wie gesagt, auf der Facebook-Seite des VfL. Und dann natürlich noch ein Hinweis zur VfL-Fan-Doku. Hashtag 20. Genau, da laufen nämlich weitere Unterstützeraktionen oder genauer gesagt Auktionen. Denn die Mannschaft hat Hashtag 20 wieder ein paar schöne Utensilien zur Verfügung gestellt, die wir versteigern werden und der Erlös kommt dann dem Film zugute. Die Versteigerung läuft schon. Zum Beispiel Matchworn-Trikot von Mario Gomez. Er hat das Trikot getragen im Spiel gegen den HSV, da das Siegtor geschossen und ist auch noch signiert. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Ähnliches gilt für den Schuh von Vierinha, Europameister Nummer 8. Vierinha hat es persönlich getragen, logischerweise, und auch signiert, das Schühchen. Und ja, er hat so viele davon, da muss er jetzt nicht barfuß auflaufen. Aber super nett von ihm, dass er das zur Verfügung gestellt hat. Also schaut mal nach auf der Facebook-Seite 20 der Film VfL Wolfsburg. Da findet ihr das, also der Hashtag 20 Facebook-Seite und die entsprechenden Infos. Alles total safe und kein Schmu. Vorgenommen wird nämlich die Versteigerung von den Supporters. Dafür schon mal vielen Dank. Wölfe Radio, der VfL Podcast. Ja, und da habe ich natürlich noch wieder was gemacht. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, aber bin mir nicht so sicher, ob ich es hätte sagen sollen. In einer großen Euphorie des Sieges Ingolstadt habe ich geschrieben, wenn Mario Gomez uns in der Liga hält, dann mache ich mir die Mario Gomez Frisur und lasse mir auch die Haare so färben. Wer mich kennt, der weiß, dass mir das nicht so leicht fällt. Aber man muss zu seinem Wort stehen. Und deswegen ist es jetzt auch kein Grund, im VfL den Abstieg zu wünschen. Gott bewahre. Im Gegenteil. Es würde ich gerne über mich ergehen lassen, alles, auch wenn mir es wahrscheinlich nicht stehen wird. Aber wie gesagt, der Lenny steht zu seinem Wort, wenn es denn soweit kommt. Und dann müssen wir das mal entsprechend auch durchziehen. Ist ja auch jetzt nicht so wild. Er trägt ja, also mit der Frisur von Daniel, die da wie hätte ich mehr Probleme, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das fiel mir zum Glück damals nicht ein, als ich das geschrieben habe. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden heute die Ausgabe des Wölferadios. Ich bedanke mich bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung, Norman für die technische und dann holen wir uns hoffentlich 3 Punkte in Berlin. Muss da mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht auch mal der heimstarken Hertha da eine Niederlage beibringen könnten. Ich bin optimistisch, wir müssen alle optimistisch sein. Lasst uns alle dran ziehen, lasst uns den Klassenhalt sicher machen und dann atmen wir einfach alle mal tief durch. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.